Sein Thema: Die neue Bohème, Schule, Postmoderne und Computer. Unentschieden ist immer noch seit der Wende von 1981 die Frage, wo es nun langgehen soll mit Familie und Schule. Wir früher linksliberal bis sozialistisch engagierten Lehrer wollen auf keinen Fall mit der CDU-CSU zurück in die 50er Jahre. Wir gehören aber auch nicht zur intellektuellen und künstlerischen Avantgarde, die schon die Zukunft denkt und hilfsweise unter dem Begriff der Postmoderne zu fassen ist. Postmoderne als Stilrichtung in der Architektur, als akademische Philosophie, aber auch als Ausdruck und Haltung des Zeitgeistes von morgen. Was die Postmoderne genau ist, weiß niemand und das kennzeichnet sie auch. Die Postmoderne war die einzige Epoche, über die nie jemand richtig Bescheid wusste, hieß es einmal zu Recht in einer Ausgabe der Taz. Um Schüler klassenweise unterrichten oder gar erziehen zu können, ist eine vitale Beschränkung vonnöten, die der resignativen Grundhaltung und der schrankenlosen Offenheit der Postmoderne diametral entgegensteht. Beides würde uns Lehrer entscheidungs- und damit arbeitsunfähig machen. Im Übrigen würden wir nie ohne Weiterbildung dem postmodernen Spiel mit goldenen Bällen frönen und einen Jargon uns aneignen können, der aus Phrasen der Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft, Theologie, Philosophie, der Soziologie und der Psychologie und hier vor allem der Psychoanalyse schöpft. Die Postmoderne ist mehr als Nostalgie, möglicherweise die aktuelle Form von Dekadenz. Ein Denken, dem in einem historisch unerhörten Ausmaße alles bisher Geschehene bekannt und alles Gedachte gleichzeitig und gleichwertig ist und zu dem die Gefühle von Déjà-vu und Melancholie gehören. Nicht zufällig liest man jetzt eher Nietzsche und Schopenhauer als Marx, Engels und Lenin. Am 27. Januar 1987 diskutierten zum Thema »Die Welt als Simulation« im Bremer Schauspielhaus auf dem Podium drei Kenner der Postmoderne. Der Stuttgarter Literaturwissenschaftler Jean-Pierre Dubost begann mit der Feststellung, dass die Aufklärung und der Fortschrittsgedanke gescheitert seien. Er konstatierte für die Geschichte wie für die Gegenwart die, Zitat, »Nähe von Freiheit und Terror, Tugend und Pornografie«, der Weg, der vom Jubelschrei des Humanismus zum politischen Terror führte, war kurz. Von Rabelais zu Robespierre. Hypothese, da sind wir noch. Zitat Ende. Den Text verfasste ein Wissenschaftler, doch die Sätze sind höchst poetisch. Das wäre ganz im Sinne des dadaistischen Künstlers und Theoretikers Hugo Ball, geboren 1886, gestorben 1927, der am 10. November 1915 in der Schweizer Emigration in sein Tagebuch geschrieben hatte, Zitat, der Wissenskult hat das Gefühl und die Fantasie verpönt und unpopulär gemacht. Alles soll richtig sein und stimmen. Zitat Ende. Dubost spricht aber auch eine Enttäuschung an, wie sie Ball unter dem Eindruck des Ersten Weltkrieges formulierte, dass nämlich, Zitat, die Welt keineswegs von einem gütig vordenkenden Wesen, sondern von grausamen Monstras regiert wird, die ihren unbändigen Appetiten erliegen und ihre Macht auskosten. Zitat Ende. Zum postmodernen Denken gehört gewiss die Annahme, dass der Zerfall der Werte in der westlichen Gesellschaft so weit vorangeschritten ist, dass ihre Ethik nur noch aus Worthülsen besteht. Mehr noch, die ganze Welt besteht aus Zitaten, sie ist förmlich selber ein Satz. Postmodern ist sicherlich auch das ewige Unentschiedenbleiben. Die Inhalte werden austauschbar und nebensächlich. Die Beziehungen zu den Mitmenschen sind immer mehr vom Zufall gesteuert. Von Bedeutung sind allein die Formen und Variationen der Spiele mit Menschen und Dingen. Was Legoland dem Kind, ist der Postmoderne die Welt. Diese Flucht in die Innerlichkeit und die Ästhetik knüpft an verwandte Epochen an. An die Romantik, an das Biedermeier und eben an die Welt des Ferdinand Jäckel um 1900. Die Enttäuschung über den Zerfall der Weltbilder in Einzelwissenschaften im Positivismus und die zunehmende Amoralität der Gesellschaft ließ damals die einen in eine neue Mystik fliehen. Rudolf Steiners wieder gefragte Anthroposophie gehört dahin. Die anderen waren nur eine kleine radikale Minderheit. Sie rebellierten. Hierhin gehören eben die Dadaisten um Hugo Ball in der Schweizer Emigration des Ersten Weltkrieges. Die Welt des Fernandes Jäckel hat sich mit ihren beiden Varianten, Rückzug in das Private und politische Rebellion, mittlerweile demokratisch verbreitert. Dabei ist der Dadaismus in Städten wie dem Bremer Schauspielhaus zu Literatur geworden. Die Nachfolger der ungeduldigen Dadaisten aber sind die Kids und Jugendlichen, die nahe dem Schauspielhaus auf den Straßen des Steintorviertels auftreten, die Punks. Die technologische Spielart der Postmoderne sind die Computer. Auch sie stehen, wenn auch viel weniger deutlich, in der Tradition der Dadaisten, vor allem in der Nachfolge von deren Vätern, den italienischen Futuristen. Der Satz aus dem Futuristischen Manifest von 1909: Die Schönheit der Geschwindigkeit. Ein Rennwagen ist schöner als die Nike von Samothrake, ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Wer die Nike von Samothrake ist, weiß kein Studienrat mehr. Und auf der Documenta 1987 ist ein Mercedes 300 SEL ausgestellt, wie auch die Firma Porsche in ihren Prospekten betont, dass sie Kunstwerke verkaufe. Für Geschwindigkeit stehen jetzt die unsichtbar arbeitenden Maschinen, eben die Computer. Deren Giganten, die Superrechner, sind im Moment jedenfalls dadurch definiert, dass sie imstande sind, Zitat, einen Rechenvorgang in einer Zeitspanne abzuwickeln, in der ein Lichtstrahl 30 Zentimeter zurücklegt. Zitat Ende, wie vor einiger Zeit in Chip nachzulesen war, dem meistgekauften deutschen Mikrocomputermagazin. Die Mehrheit der deutschen Geistesschaffenden und die meisten von uns Lehrern haben zu Computern nicht einmal ein gebrochenes Verhältnis. Sie lehnen Computer schlichtweg ab. Hier mischen sich Ignoranz und Arroganz. Wir Deutschlehrer haben die Computer wie selbstverständlich unseren Mathe- und Physikkollegen überlassen, die sich häufig genug eher als Vertreter von Hard- und Softwarefirmen gerieren, denn eine Philosophie und Pädagogik der Rechner entwickeln. Immerhin wäre ja vorstellbar, die Schulmathematik durch ein der Philosophie nicht ganz fernstehendes Fach Informatik abzulösen, anstatt es zu deren Sklavin zu machen. Kultur und Zivilisation bleiben in Deutschland weiterhin verschiedene Welten. Die Spaltung zwischen den Fakultäten geht bis in die Sitzordnung im Lehrerzimmer. Dabei kann der Computer, den wir höchstens als arbeitsplatzvernichtende Investition profitorientierte Unternehmer begreifen, durchaus menschliche Züge haben. Seine Entdecker und User in diesem Sinne sind vor allem die wenigen technisch interessierten Kids und Jugendlichen, deren heißester Wunsch es nicht ist, sich am Steuer eines getunten 190e auszutoben oder auf einer Honda Goldwing 1200 Kubik. Das überlassen sie ihren Vätern und den zu Konsumenten verkommenen Proleten. Fast mühelos reisen und träumen sie außer per Anhalter, durch Musik und unter Drogen mit dem Computer. Weil er im Kern protestantisch ist, wie Hannes Keller kürzlich im Spiegel schrieb, weil der Computer keine absoluten Wahrheiten verkündet, sondern die studierte Mündigkeit des Individuums verlangt, ist er, im Unterschied zu den klassischen Welten der Jugend, die fortschrittlichste. Er lässt sich von den zentral gesteuerten katholischen Großbanken nicht ohne weiteres gleichschalten. Im Gegenteil, er knackt sie. Vor allem männliche Jugendliche hacken auf dem Keyboard eines Commodore Amiga, zu Deutsch Freundin, mit 1,2 Megabyte Arbeitsspeicher, dabei nicht einsam und isoliert, wie wir besorgte, aber ignorante Eltern, Lehrer und Erzieher unterstellen, sondern in ständiger Verbindung zu anderen Freaks. Der Computer ist mehr als eine hochkomplizierte Welt eigener Technik, zu der wir Alten außer fremdbestimmt beruflich keinen Zugang mehr finden. Schon das macht ihn für viele Jugendliche attraktiv. Der Computer ist die technische Inkarnation jugendlicher Welt. Er wirkt wie eine Droge. Pubertäre Jungen sitzen traumverloren vor dem Monitor, wie vor einer ihnen ganz hingegebenen Frau. Männer um die 40 vergessen alle Zipperlein und erleben ihren zweiten Frühling. Hemmungslos und endlos dürfen sie alle auf ihren Tasten spielen. Sie merkt sich alles, führt den Terminkalender. Sie kann rechnen, buchstabieren, zeichnen, sprechen und musizieren. Sie ist fast unbegrenzt erweiterbar. Dazu muss man sie öffnen. Sie zeigt scheinbar alles, aber sie bleibt rätselhaft. Am schönsten ist es mit ihr nachts. In die vaginalen Schlitze ihrer uterusgroßen Laufwerke schiebt man hirngroße Disketten ein, mit einem phallusgroßen Loch in der Mitte. Der Orgasmus kommt beim Drucken. Der Hammer des Printers, der die Buchstaben des Typenrades 50 Mal pro Sekunde gegen das Papier schlägt, macht das für uns, die wir uns ermattet zurücklehnen können. Die 9 oder 24 Nadel des Matrixdruckers oder der sanfte Laserstrahl geben dem stundenlangen Zwiegespräch vor dem weit geöffneten Auge des Computers mit unvorstellbaren 300 Zeichen pro Sekunde einen angemessenen Ausdruck. Ununterbrochen zieht der Drucker unschuldig weißes Papier in sich hinein, drückt ihm unsere Stempel auf, diskret, dumpf ratternd oder in den höchsten Tönen und spuckt es in ordentlichen Bahnen wieder aus. Der Computer ist die Frau schlechthin, von reinstem Geist und reinsten Leibes, nur mit der Jungfrau Maria vergleichbar. Magd und Herrin in eins. Er verschafft den Jungen und den Männern eine reizvolle Zweisamkeit und die permanente Ersatzbefriedigung aller ihrer Wünsche, reich, mächtig und geliebt zu werden. Nie wurde Sexualität konzentrierter in Kultur kompensiert. Der Computer macht seinen User von der Welt unabhängig, ohne ihn zu verdummen, wie es der schlichte Fernseher tut, der nur in eine Richtung funktioniert. Der Computer schafft bisher ungeahnte Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren. Und genau das will die alternative Bewegung, die in den USA schon längst die Konsequenzen gezogen hat, die die europäische Jugend noch nicht annähernd zu erproben wagt. Rainer Fabian schrieb vor einiger Zeit dazu im Stern, Zitat, der Computer hat die Orte der Alternativbewegung an der Bay von San Francisco erobert. Rund um den Campus von Berkeley florieren Elektronikläden. Auf den Hausbooten von Sausalito glühen nachts die Computerbildschirme und in Haight-Ashbury gehören Computer zur Wohnungseinrichtung wie Räucherstäbchen und Godzilla-Poster. Die Drogenkultur war eine Vorbereitung der Personalcomputer-Ära. Zitat Ende. Der Computer produziert im doppelten Sinne Sprache. Zum einen ist binnen Minuten mittels eines Textprogramms das Erzeugen, Gestalten, Austauschen, Verschieben und Löschen von Texten so möglich, wie das den Dadaisten nur kollektiv und nach Stunden und tagelangem Experimentieren gelang, vielleicht erst unter Drogeneinfluss. Zum anderen kann kein Computer in Gang gesetzt werden ohne eine Sprache, die kein Mensch sonst spricht. Noch ist nicht abzusehen, inwieweit Maschinensprachen und erst recht Programmiersprachen wie Basic, Pascal, Modula oder Logo die Alltagssprache und das Denken prägen werden. Vielleicht mehr, als das jedes andere Kulturereignis in der Geschichte bisher vermochte. Der Computer gibt dem einzelnen Wort die Bedeutung zurück, die es durch die Einwegmedien verloren hatte. Das macht ihn zur dadaistischen Maschine par excellence. Die Dadaisten hatten, so Hugo Ball am 18. Juni 1916, Zitat, das Wort mit Kräften und Energien geladen, die uns den evangelischen Begriff des Wortes, Logos, als eines magischen Komplexbildes wieder entdecken ließen. Zitat Ende. Das können jetzt auch Grundschüler mit dem Computer. Ich schließe hoffnungsvoll. Im Computer treffen sich Dada und Postmoderne. Wir als Eltern und Erzieher bestimmen darüber mit, ob die Postmoderne ein unverbindliches Spiel von intellektuellen Priestern in geduldeten Nischen dieser Gesellschaft bleibt oder ob die Radikalität ihrer Gedanken und die Schönheit ihrer Worte für Familie und Schule fruchtbar werden können. Wir müssen entscheiden, ob Computer unsere Kinder verblöden oder unter ihren Händen zum neodadaistischen Spielzeug mit Zahlen, Worten, Bildern und Musik werden. Norddeutscher und Westdeutscher Rundfunk. In der Reihe Gedanken zur Zeit hörten Sie einen Beitrag von Martin Koroll. Sein Thema: Die neue Bohème, Schule, Postmoderne und Computer.